Vergessen zu drücken. Genas! Wir sind endlich da. Juhu! Das glaube ich erst, wenn ich ins Spiel Dann begrüß uns doch mal endlich. Ja, komm, das ist bei mir an. Wahnsinn! Das ist echt unhöflich von dir. Ach Mensch. Aber wir sind doch gerade erst da. Also wir sind 7 Minuten Verspätung, aber wir sind da. Ist doch egal, ich bin Alex. Aha, hallo Alex, ich bin René. Ich bin der Elspotto. Ich bin Bärchen. Ich bin Stefan. Schön, einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend auch noch dem Martin. Hallo. Der Martin, hallo. Heute in der Rolle des Martin. Genau. Und da wir das garantiert nicht durchhalten, möchte ich jetzt zu unseren Standard-Identitäten zurückkehren. Also ich halte das durch. Ich nicht. Ich kann euch ja eine Geschichte erzählen. Ich muss dann einfach bloß trinken, oder? Nee. Das ist Verleumdung und üble Nachrede und überhaupt. Wo wir gerade von Trinken reden, ich habe gerade vergorenen Apfelsaft aufgemacht. Habt ihr das gehört? Vergorenen Apfelsaft? Das hatten wir doch auch letzte Woche. Bist du explodiert und dein Vater hat geschmunzelt. Stimmt. Ja, apropos schmunzeln und explodieren. Wir wollten heute Black Stories spielen. Hast du welche gesucht, Alex? Wie ich dir das Laterale, mein Bester. Laterale. Jawohl, ich habe welche. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese schwarzen Geschichten irgendeine Art von Copyright haben. Deswegen spielen wir vielleicht besser wirklich Laterale. Wir spielen Laterale, weil diese komischen Dinger haben irgendwie zumindest eine Ispen und eine Ispen hat irgendwie Rechte. Und ich hab niemals Black Stories gesagt. Ich habe immer, ab sofort habe ich immer Laterale gesagt, als ich Black Stories gesagt habe. Wir können auch Black Sweet Stories spielen und dann lesen wir halt irgendwelche Mittelalter-Pornos vor. Ich bin dabei. Und wir lesen Stellen aus Mittelalter-Pornos vor und die anderen müssen raten, welches ist. Wer ist mit wem da gerade so. Aber hören die sich am Knöchel auf, die mittelalterlichen Pornos? Ja, die fangen aber oben an. Schon. Ach so, oh, okay. Ach, Kenners. Um euch den Einstieg ein wenig leicht zu machen, nehme ich mal ein leichtes. Drei Männer ertranken im tiefen Wasser, doch nur zwei Leichen hatten beim Bergen nasse Haare. Warum? Weil der dritte glatzköpfig war. Genau. Ja. Ich sag ja, fang mal mit einem leichten an. Wie war's das? Ich hätte jetzt gesagt, der dritte war hässlich und hatte deshalb eine Papiertüte über dem Kopf, aber okay. Ich hätte gesagt, die weichen auf. Kopf mehr. Die weichen auf und dann hätte er auch nasse Haare. Ist egal. Na, dann halt eine Plastiktüte über dem Kopf. Mir doch schnippt. Dann wäre er nicht ertrunken, sondern erstickt. Alles. Außer er hätte dann Löcher in der Plastiktüte gehabt, das dann aber wieder die Haare nass gemacht hätte. Nein, das stimmt. Vielleicht sollte ich einfach irgendwelche Sätze von mir geben, die gar kein Rätsel sind und ihr macht irgendwie lustige Sätze drumrum. Scheint zu funktionieren, zumindest mit Rätseln, die leicht zu lösen sind. Gut. Zwei Männer sitzen an einer Bar. Beide bestellen den gleichen Drink. Beide Drinks werden identisch zubereitet, mit den gleichen Zutaten. Die Drinks unterscheiden sich in nichts. Trotzdem stirbt einer durch den Drink, der andere überlebt. Wie ist das passiert? Hatte der eine Allergie? Nee, der hatte keine Allergie. Der eine hat ihn getrunken, der andere nicht. Alle beide haben sie ausgetrunken. Ach so. Der eine hat das Klaus... Der eine stirbt durch den Drink und der andere überlebt. Der eine hat eine Intoleranz gegen irgendwas, was in dem Drink drin ist. Nee. Der eine war schon... der hat das Glas verschluckt. Nein, beide Gläser... vorher kurz vor der Alkoholvergiftung und hat sich dann über den Pegel getrunken. Nee, das war der erste Drink der Herren am Tag, am Abend. Dann war das vielleicht ein Däumling und hat einfach weniger vertragen. Nein. Der hat sich mit dem Schirmchen in dem Trink das Auge ausgestochen und später an Wundbrand verstorben. Es gab kein Schirmchen im 15. Jahrhundert. Es gab kein Schirmchen im 15. Jahrhundert. Und auch nicht in diesem Trink. Was trinken Sie denn? Ja, muss ich jetzt mit Ja antworten. Ach ja. So. War da Alkohol in dem Trink? Da war auch Alkohol in dem Drink. Aber hatte, nicht nur. Hatte der Alkohol was mit dem Versterben zu tun? Nee. Da war in Gift, in beiden war Gift drin, aber der eine hatte das Gegenmittel. Nee. Waren da giftige Tiere drin? So Skorpione oder Schlangen oder sowas? Im Drink. Ja, das kommt vor. Nee. Weil anderer Kulturkreis und so. Okay. Also in Asien oder so. Ja, die tun das auch irgendein Schlüsselanhänger. Ja, in China essen sie auch Hunde, nicht. Wie man weiß. Aber nur ja, soll lecker Fenster. Sein. Der stirbt aber an dem Trink und nicht, weil irgendwie ja. seine eifersüchtige der stirbt, Frau... Der stirbt an dem Trink. Nee, durch den Drink, weil an dem Drink ist ja... Könnt ihr auch... Naja. Er hat sich nicht verschluckt, nein. Es könnte ja auch sein, dass er nebendran sitzt und dann stirbt. Also durch... Er stirbt. Er trinkt ja an dem Drink. Er trinkt an dem Drink. Er trinkt da so dran, ja. Nein, er trinkt. Verstehst du? Nein, er trinkt. Er trinkt nicht an diesem Drink. Nein, nein. Alles in Speiseröhre. War da ein Glassplitter drin? Nee. Sonst wäre der andere ja auch gestorben. Nee, wenn in dem einen Glas nur ein Splitter drin ist. Die Gläser unterschieden sich durch nichts, auch nicht durch ein Glassplitter. Haben die am gleichen Glas getrunken? Nee, die hatten beide ein eigenes. Aber die waren gleich. War das ein Melonencocktail mit ganzen Früchten und der eine wusste, dass man die zerteilen muss? Das ist ein schöner Lösungsansatz, aber leider ist dieser falsch. Wie kriegt man dann eine Melone runter, ohne sie ganz zu zerteilen? Ja, das ist ja sein Problem gewesen. Es gibt da so einen Witz, da muss ein Mann in der Wüste will aus dem Brunnen trinken und dann kommt der Geist aus dem Brunnen und sagt, ihr müsst euch ganze Früchte in den Anus schieben. Und der eine bringt Himbeeren und der andere Melonen. So. Ja, toller Witz. Nee, das ist kein Witz. Das ist gut, dass man das gibt. Ja. Ja. Ist es vielleicht so, dass... Das Problem bei einer Geschichte, die du René vorhin erzählt hast, zur Hälfte stimmte sie, aber dann bist du mittendrin falsch abgebogen. Oh Gott, welche denn? Ja! Warte mal, was habe ich denn vorhin? Könnt ihr mir mal kurz helfen, was habe ich denn gesagt? Ich habe nicht zugehört. Ich auch nicht. Wäre noch schöner. Entweder hatte er vorher schon so viel getrunken, dass der letzte Drink ihn getötet hat. Nee, so lag nicht am Alkohol. Es war ja mehrfach bestätigt, dass es nicht am Alkohol lag. Ja. Und die waren völlig identisch, also Menge, Ausführung. Absolut alles gleich. Und die wären an sich, also Gift und sowas war da nicht drin? Doch, ja, war da schon drin. Ah, ach so, das ist diese Geschichte, so, da war Gift drin. Beide ausgetrunken. Haben die beide ausgetrunken oder waren die Gläser beide leer am Ende? Sie haben beide ausgetrunken. Du mit deinen Eine hatte das Gegengift, der andere nicht. Keiner hatte Gegengift. Der eine hatte keine Darmbakterien. Das ist so ein Gift, was ich im Darm zersetzen muss. Der eine hatte halt keine Darmbakterien. Das heißt, es ist genauso rausgekommen, wie es reingekommen ist. Der wäre dann aber ohne Darmbakterien schon längst tot gewesen. Ich wollte gerade sagen, dann hätte er den Trink nicht bestellt. Hatte der zufällig keine Darmbakterien, der gestorben ist? Ich nehme an, beide hatten die gleichen Darmbakterien. Sollten geduldet. Der Überlebende war auch nicht immun gegen das Gift. Und der Überlebende war auch nicht immun gegen das Gift. Ich bin jetzt mal inspiriert vom Chat. War da irgendwie Ecstasy oder sowas im Getränk? Hatte der noch besser das davor schon genommen? Der hatte vorher nichts genommen. Und was Wieso willst nicht? Du Ecstasy in Drink? Ja, das, war da Ecstasy. Im Chat steht hier, E ist ein sehr beliebter Buchstabe durch mir vom Aristocats. Okay. Nee, E war da auch nicht drin. Und auch keine Luffies. Da war Getränk. Oh, mein Taxi. Da kommen sie. Krankenwagen. Taxi kommt, ich muss gehen. Ja. Woran stirbt der eine und der andere nicht? Na, also da war ja Gift drin, das wissen wir ja jetzt. Alkohol ist ein Gift, also von daher. Für mich ist der Rest. Dann waren da zwei Gifte drin. Ja. Hat der Überlebende erbrochen? Der Überlebende hat nicht erbrochen. Haben beide das alles vollständig verdaut? Alle beide haben das, was sie zu sich genommen haben, verdaut, ja. War da vielleicht Curare in dem Trink und der Überlebende war sowieso schon an eine eiserne Lunge angeschlossen. Das war es im Morgen oder so. Auch ein schöner Lösungsansatz, aber auch leider ist dieser falsch. Der eine war ein Lilliputaner. Leck, ey, der eine, also das Gift schwimmt oben. So, und der eine hat das Gift in das Glas vom anderen gekippt und hat dann sein eigenes ganz ausgetrunken. Was? Nein. Keiner hat irgendwas in das Glas vom anderen gekippt. Also die waren auch vollkommen identisch, als sie das in den Mund genommen haben. Sie haben beide Gläser bekommen, sie haben beide ausgetrunken, sie waren identisch vom Start an. Haben die den Trink im ziemlich gleichen Zeitraum getrunken? Das heißt praktisch, der eine nicht den Trink über, sag ich mal, ein Jahr und der andere auf X. Weil ich meine, das kann ja auch schon zu Verwirrungen führen. So. Lecker, mein Bier vom letzten Herbst. Ich glaube, dann stirbt man da dran auch noch, wenn irgendwas über ein Jahr da steht und du es trinkst. Ja, aber nein, können, ne? sie haben beide, sie haben es beide am Abend getrunken. Waren sie beide normal wirklich? Am gleichen Abend. Die waren auch beide ungefähr gleich groß, die waren Kumpels, die waren eindringend. Angezündet und der eine hat das irgendwie nicht gecheckt, dass er das eventuell mal ausmachen sollte, bevor es trinkt. Daran stirbt man nicht. Hast du dir schon mal die Nasenhaare verbrannt, weil und dann durch die Rauchvergiftung? Kohlenmonoxid. Andere Frage, du etwa? Nee. Entschuldigung. Ich trinke keine angezündeten Getränke. Als schlauer Prosa. Nee, auch da. Der eine Raucher hat sich dann eine Kippe angezündet, ist an den Dämpfen dann explodiert. Patsch. Nee, leider auch. Den Raucher husten von Alex. Genau. Gesundheit. Nee, also letzte Woche klang ich ja noch ganz fürchterlich fies, dieses Mal ist es nur mit bisschen Husten. Mäh. Und an einer Cocktailkirsche oder so erstickt es auch keiner. Nee, es ging um das Gift. Waren es vielleicht Margaritas mit Salzrand und einer war eine Schnecke? Oh. Die hat beide die gleiche Größe. Richtig, jetzt Porto. Der eine war eine Schnecke und es war Margarita mit Salzrand. Was ist das richtig? Nein. Der Salzrand war Rattengift und das eine war eine Ratte, weil wir wissen ja alle, Rattengift wirkt ja nur bei Ratten. Deswegen heißt es ja Rattengift. Oh, nee, ist richtig. Was echt? Ja. Kannst du ja mal ausprobieren. Nein. Ja, gerade schon. Nein. Es waren also Menschen, beide. Es waren beides erwachsene Männer, die beide das gleiche Getränk Können das auch Frauen haben. Gewesen sein? Es hätten auch Frauen gewesen sein können. Aber es waren ja nun mal Männer. Der eine nimmt ein Medikament, was überhaupt keinen Alkohol verträgt. Beziehungsweise mit dem Gift da drin hat es dann zum Tod geführt. Nee. Hatte der eine, war der eine zuckerkrank und hat dann einfach einen Zuckerschock gekriegt und ist dran. Gift war drin. Ja, für den ist das ja, Gift. Alles kann Gift sein, Alex. Auch es war Gift, was für beide giftig ist, René. Ja, Alex. Soll ich endlich mal auflösen? Nee, Alex, ich stelle dir vorhin noch eine Frage. Warum ist denn der eine nicht dran gestorben, Alex? Das ist die Aufgabe, die du hast, das rauszufinden, René. Oder ich löse auf. Ich glaube, unsere Lösungsansätze tendieren irgendwie alle gegen null. Gut, dann löse ich mal auf. Ja, bitte. Na, der eine hat tatsächlich einfach mal auf Ex gekippt und somit war das Gift, was in dem Eis gebunden war, noch nicht in den Trink wirklich übergegangen. Moment, dann hast du aber vorhin einen Lösungsansatz von mir schändlich missachtet, wo ich gesagt habe, ob die den im selben zeitlichen Rahmen getrunken haben. Ich habe darauf hingewiesen, dass sie beide am gleichen Abend das Getränk ausgetrunken haben. Du hättest darauf achten können, dass ich nicht sage, dass sie es beide gleich schnell getrunken haben. Aber du hast auch gesagt, am Ende des Abends sind beide Gläser leer. Ja. Das habe ich auch. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, dass beide ausgetrunken haben. Formeller Prozess. Von leeren Gläsern habe ich nicht gesprochen. Aber wir haben ja eine Aufnahme. Ich finde, die Alex kriegt einen Punkt Abzug. Ja, ich René, René kriegt die Alex von dir einen Minuspunkt ab. Ja, dann habe ich, also ich sag mal, von minus 20 auf minus 19 und die Alex von plus 50 auf 49. Oh, der René ist so gut zu mir. Gibt extra Minuspunkte ab. Ja, machen wir noch eine. Machen wir mal noch eine. Was haben wir denn hier noch? Das ist eigentlich der, die oder das Laterale? Da es mehrere sind, das die Laterale. Okay, dann machen wir mal wieder zwischendrin mal wieder einen leichten. Ein Mann mit offener Hose lag tot am Boden. Die Vampir-Prostituierte. Ganz eindeutig. Nein, das war Edward Cullen aus Twilight. Geht es um Säbelkämpfe? Das ist ein Schwert? Aha. Ich zeig dir, was ein Schwert ist. Und die erste Parade war schon tödlich. Ist dem eine Schlange das Hosenbein hochgekrochen? Dann hat er sich die Hose geöffnet, um sie rauszufuddeln, oder was? Nein. Richtig. Ihm ist keine Schlange das Hosenbein hochgekrochen. Ja, so ich aber nicht lange aus. Mach mir mal die Schlange aus der Hose! Schnell, mach mir mal die Schlange aus der Hose! Schönes Bild. Oder hat er sich eine Überdosis gesetzt und weil niemand den Einstich sehen durfte, hat er halt eine andere gut durchblutete Stelle gewählt. Interessanter Gedankengang. Hat diese Person dummerweise in eine Steckdose gepisst? Nein, diese Person hat keine Steckdose gepisst. Das ist aber ein guter Ansatz. Ist er denn in seiner Wohnung oder liegt er irgendwo in freier Natur oder in freier Puff Natur oder was weiß ich wo? Er liegt in freier Natur. Ah. Dann ja, ist ihm eine Schlange an sein Glied gesprungen beim Urinieren. Nein, es ist ihm keine Schlange. Der hat beim Orgasmus... Wo gehst du pissen? Im Tropenhaus. Ich mach sowas immer im Badezimmer. Ich will kurz mal mich ein bisschen mit dir später was? Über deine Tierhaltung unterhalten. Okay. Das ist nicht ortgerecht, mein Freund. Was ich meine, ich muss meine Schlangen aus dem Klo rausholen. Aber es sind noch Wasserschlangen. Sind aber immer weg, wenn du spülst, ne? Ja, wer hat gesagt, dass er spült? Was meinst du, wo die ihre Nährstoffe herkriegen? Bruno, könnten wir jetzt vielleicht mit dem Mann zu dem Mann mit der offenen Hose, der da so tot am Wegesrand liegt? Ich glaube, ich schließe am besten mal gleich komplett eine Beteiligung irgendeiner Schlange aus. Ist das richtig? Ist zwar keine Schlange dabei, richtig. Können wir das Urinieren als Handlung ausschließen? Als Handlung? Also als zum Tod führende Handlung. Leider können wir das nicht. Er hat also irgendwo dagegen gepisst. Auf irgendwelche Strom, auf einen elektrischen Zaun oder so. Kein Zaun. Er hat erst gepinkelt und sich dann umgebracht. Oder eine Leitung. Stromkasten. Ja. Leitung. Ist Steigstromelektriker gewesen, war gerade oben, dachte sich, pinkelst drunter, hat dummerweise die Leitung erwischt, es hat eine Erdung gegeben und sein Ende. Das klingt logisch, oder? Er ist ja erschossen worden. Nein. Ich werde dich erschießen, aber erst musst du deine Hose aufmachen, damit alle anderen rätseln, was ich gemacht habe. Einfach, um sie zu verwirren. Genau. Nein, René, wir waren aber schon dabei, dass er durch einen Stromschlag umgekommen ist. Ach so, okay. Jetzt müssen wir eigentlich bloß noch rausfinden, was er... Warum um alles in der Welt pisst er eine Stromleitung an? Das müssen wir noch rausfinden, genau. Er hat auch eine Stromleitung angepisst, ja? Es könnte ja auch sein, dass er versucht hat, eine Frau zu vergewaltigen und die hat einen Teaser dabei und die hat ihn dann... Also in das einzige Stück... Wir konnten ja Urinieren nicht ausschließen aus der ganzen... Wer drauf steht, ne? Gibt ja solche und solche. Wobei das jetzt nicht unbedingt das Thema für ein Gesellschaftsspiel wäre. Kommt auf die Gesellschaft an. Hat der auch Leitung gepudert? Wurde die Stromleitung vielleicht von einer Qualle gestochen? Hä? Ach ja, genau. Hm? Das ist eine gute Frage. Logisch. Hat die Stromleitung gebrannt und er wollte sie auspinkeln? Die Idee bei einer Stromleitung. Wie man das so macht, wenn man einer brennenden Stromleitung begegnet. Nein. Er kann betrunken gewesen sein, er kann aber auch einfach ein bekloppter Teenie gewesen sein, er kann... Hatte er einen Herzschrittmacher und hat so einen Weidezaun angepinkelt, das hat der Herzschrittmacher nicht mitgemacht und hat gedacht, so, ich gebe mal volle Kanne, und dann hat er kurz wie heißen diese Vögel, die so schnell mit den Flügeln flattern? Kolibri gegeben und dann war die Batterie alle und bei ihm auch. Nee, leider war das so nicht. War sein Glied drin in der Hose oder draußen? Ja, er muss nur mit Ja oder Nein antworten, Alex. Wollte ja sagen, ja, nein, er war halt am Pinkeln. Ich glaube, die tun das dann raus, die Jungs. Macht sich besser. Also so nach dem vierten Lebensjahr, glaube ich, hat man gelernt, man packt das aus vorm Pinkeln. Ja, oder man streckt halt das Bein aus. Und bis zum vierten Lebensjahr wird einem beigebracht, es nur dann auszupacken. Du sprichst aus Erfahrung? Nee. Weiß nicht. Weiß nicht. So lange her. Über diese Gedächtnislücken. Also, hat er denn gewusst, dass da eine Stromleitung ist? Oder hat er die einfach übersehen oder einen Strommast mit einem Baum verwechselt oder ähnliches? Ja. Nee, er hat nicht gewusst, dass unter ihm eine Stromleitung ist. Also da rechnet man ja jetzt auch nicht so mit. Er war blind. Weil Blinde sind grundsätzlich höher, sodass unter ihnen Stromleitungen sind. Ständig. Ah, der hat von der Brücke gepisst und hat dann die Bahnleitung getroffen. Richtig, René. Yes. Da hat er aber einen konstanten Strahl gehabt. Ich wollte gerade sagen, weil das muss dann nämlich noch bis zum Boden kommen, damit da überhaupt irgendwas passiert. Oder die Brücke ist bewachsen. Okay, da kriegst du Erde. Und wie wir alle gelernt haben, Strom macht klein, schwarz und hässlich. Klein, schwarz und hässlich. Ja, das hat uns damals unser Berufsschullehrer im Zusammenhang mit Steigstrom erklärt. So. Das erklär mal den Nordstaaten, während die Südstaaten auf dem elektrischen Stuhl schwarz hingerichtet haben. Das hat ja damit nichts zu tun. Das hat mehr was mit einem Verkohlungs- und Verbrennprozess zu tun. Und das auf dem elektrischen Stuhl verbrennt jetzt anders, als wenn du an zum Beispiel eine Hochspannungsleitung kommst. Weil du da ganz andere konstante Ströme und eine ganz andere Taktung hast. Also nur mal nebenbei. Lernt ihr im Physikunterricht, ja? Nein, das habe ich in der Berufsschule gelernt. Weil wir teilweise in meinem alten als Beruf... Als Scharfrichter. Ja genau, ich habe Schafe hingerichtet. Ja, man lernt Scharfrichter an der Berufsschule. Naja, klar. Ich meine, ohne IHK-Abschluss, da wirst du halt nichts mehr. Auch als Scharfrichter nicht. Den hielt ich ja jetzt schon für einfach, dann machen wir noch einen einfacheren. Ein Mann hatte keine gesundheitlichen Probleme, dennoch verendete er eines Tages zusehends. Er ist halt einfach gestorben. Er ist, war alt. Nee, der war... Also eigentlich war... Nee, alt war... Nee. Er ist verdurstet. Nee. Verhungert. Ist ertrunken. Nee. Er hat sich im Fernsehen hinrichten lassen, so als RTL-Live-Show. Superstar. Der macht aber bloß einmal mit, also der kommt nicht zum Recall. Nee, wir haben heute keine Karte für, aber trotzdem nicht. Ist der eines halbwegs natürlichen Todes gestorben? Das ist völlig natürlich für diese Art von Mann. Ein Schneemann. Richtig! Oh. Ich sag's jetzt. Oh. Ja, ich dachte. Oh, ja. Ich sagte nämlich, weil der Oberbürgermeister von Mannheim ist mal in Afrika in einer Nutte gestorben. Er hat einen Herzanfall bekommen. Das ist aber kein so natürlicher Tod und dann war der auch nicht ganz gesund. Wenn ein Herzanfall ist ein natürlicher Tod. Nee. Nö. Also kommt drauf an, was wir als natürlich bezeichnen. Ich bezeichne auch Plastik als natürlich. Nee, es wird prinzipiell als, also natürlicher Tod ist dann so irgendwie einschlafen und bist halt weg an der Altersschwäche gestorben. Aber ein Herzinfarkt zählt meines Wissens nach. Also wird dann, glaube ich, also du kommst dann in die Patten und wirst dann untersucht, warum du da... Also Geschlechtsverkehr würde ich schon als sehr natürlich bezeichnen. Und dann Herzinfarkt. Also ich finde, das in den halbwegs guten Tod, wenn, also, ne, aber... Naja, Alex. Nein. Ja. Gib alles. Ich bin gerade... der war... Den kennen alle? Ein Mann fuhr kopflos über die Straße. War der tot? Ich meine, man kennt das ja so von Hühnern. Ja. Die funktionieren dann so noch ein bisschen. Ja, die wollen dann möglichst in den nächsten Baum, damit ich sie runterholen muss, ich weiß. Also ich erinnere mich. Also laut Geschichten bei meinem Opa wollten die dann an die frisch gestrichene Hauswand. Patsch. Nee, ich musste die dann immer vom Baum runterholen. Also eigentlich war meine Aufgabe, sie festzuhalten. Aber in dem Moment, wo dann der Kopf fehlte, bei den ersten paar Hühnern erschreckt man sich dann doch so, dass man da jetzt einen Huhn ohne Kopf in der Hand hat und lässt viel zu früh los. Das wiederum sorgt dafür, dass die Viecher in den Baum, der irgendwie neben dir steht, flattern und dein Großvater auf dich einschreist, du hast es nicht festgehalten, du holst es wieder runter. Ja, ich meine, du hast deinen Job nicht richtig gemacht, du musstest halt ein bisschen nacharbeiten, das ist so richtig so. Ja, nee, es ist, war kein Huhn. Hast du ja bestimmt auch was fürs Leben gelernt dabei, oder? Wie ist es auf den Baum gekommen, wenn es keinen Kopf hatte? Jetzt mal ganz aus Interesse gefragt. Die schlagen dann mit Flügeln und die gehen dann richtig nochmal ab. Also wie gesagt, bei Messer. Die haben ihre Hauptnerven im Rückenmark liegen und nicht im Gehirn und so, dass wenn der Kopf fehlt, sie quasi nur tot sind, weil sie ihnen die Möglichkeit zu atmen fehlt. Ach so, ja, also... Die flattern nur, die können noch richtig fliegen. Also wie gesagt, bei meinem Opa war es dann so, dass dann so ein Huhn, also er hatte... Und dann sind halt durch das Durchtrennen der Nervenstränge sind sämtliche Nerven einmal gereizt und dann flattern die irgendwie nochmal so 3 bis 5 Flügelschläge, Dankeschön, weit weg. Das ist meistens so, dass sie dann irgendwie in einem Baum landen, weil halt da, also zumindest bei mir halt so gewesen, meistens so gewesen, dass sie in einem Baum landeten und dann schließen sich halt irgendwann die Füße, weil so ein totes Huhn hat die Baum. Naja, es landet halt einfach im Baum, weil da Bäume stehen, wo die Hühner geschlachtet werden. Oftmals tut man das im Garten neben einem Misthaufen oder so. Mhm. Und dann. Ja, der René, der kennt das Landleben halt so nicht, ne? Nee, Kühe sind lila und Strom kommt aus der Steckdose. Genau, und Wasser aus der Wand. Genau. Kalt und eiskalt. Ja, aus dem Hahn, aus dem Hühnchen. Und für Strom ist der Nichtsdestotrotz fuhr der Mann kopflos über die Straße. Und nein, schlussendlich lebte er da nicht mehr. Und war da ein Draht gespannt über die Straße? Nee, da war kein Draht gespannt über die Straße. Ist er auf so einem uralten Hochrad gefahren und unter einer Brücke durch? Bergab. Und halt ich möchte in deinem Kopf nicht gefangen sein. Nee. War er kopflos oder geköpft? Also er war ja kopflos. Man kann sich auch kopflos verhalten. Geköpft. Ja, aber er war ja tot dann. Naja, aber man kann ja sterben, wenn man kopflos zum Beispiel über die Straße geht. Ja, ich weiß, was du meinst. Saß der Kerl in einem Rollstuhl. Er hatte keinen Kopf. Der war dann schlussendlich ohne Kopf. Und nein, er saß in keinem Rollstuhl. Lag der auf so einer Barre mit Rädern, also die man fahren kann. Deswegen ist er da über die Straße gerollt. Nee. Saß er auf einem Fahrzeug? Er saß auf einem Fahrzeug, ja. Oder in einem Fahrzeug. Ich war gerade hier abgestürzt. Oh, das passiert ab und zu. Wie bitte? Also war er geköpft oder kopflos? Geköpft. Geköpft. S-Bahn surfen ist ein guter Ansatz. S-Bahn surfen ist falsch. Jemand hat ihn umgebracht und er war halt noch auf dem Fahrrad aus irgendeinem Grund. Also mit so einem Samurai-Schwert oder wie? Er war nicht der Highlander. Er war der Highlander auch schön. Nee, er war nicht. Nee. Er war auch nicht der Highlander, nein. War auch nicht nichts. Also. Hatte der. Nee, nicht war er auch nicht. Nein, er ist diesem auch nicht begegnet. Soweit ich weiß. Ich nehme mal an, er ist die Fahrt mit Kopf angetreten. Er ist die Fahrt durchaus mit Kopf angetreten. Und während der Fahrt ist ihm der Kopf abhanden gekommen. Das lag aber nicht an einem Draht, das gespannt war, oder an einer Brücke. Richtig. Eine Schranke. Nein. Eine zufällig tief hängende Stromleitung. Ein fürchterlich tief hängende Stromleitung. Interessante Szenerie. Weiter eine so, nein. Scheibe auf Tiefflug. Nein. Hatten irgendwelche Klingen was damit zu tun? Da hatten keine Klingen was mit zu tun, nein. Du sagtest, er fuhr über die Straße, richtig? Jo, er fuhr. Er fuhr. Hatte das Fahrzeug vier Räder? Nee. Zwei? Ja. Schade. Ein Dreirad mit einem Appenrad. Wollte mir gerade eine Geschichte mit einem Einrad überlegen. War es ein Fahrrad? Was war es, ein Fahrrad? Nee. Ein Motorrad. Und er hatte einen Schal an. Richtig. Und der Schal ist in die Speichen gekommen und hat ihn... Falsch. Er hat extrem eine Haare. Krawatte. Falsch. Wie lang sind deine Krawatten? Naja, das war halt auf so einem Clowns-Motorrad. Nee, Spotto ist jetzt nicht ganz so groß. also ein Motorrad. Okay, wer tippt da die ganze Zeit? Eindeutig Alex. Richtig, ganz genau, die Alex hat nur eigentlich darauf geachtet, dass man so leise tippt, dass man es nicht hört. Aber ihr dürft gerne retweeten, vielleicht hilft euch ja noch jemand, der jetzt in den Chat kommt und uns zuhört, weil, ach Gottchen, ich habe den Chat gar nicht dazu geschrieben. Naja. Aber vielleicht können wir in 3 Minuten nochmal den Chat erwähnen, wenn jetzt die Leute, die und so. Hat jemand anderes ihn geköpft oder hat jemand anderes ihn geköpft? Fragezeichen. Motorradfahrer pflegen in der Regel nicht, sich selbst zu köpfen. Habe ich noch nicht von gehört. Ja. Also die meisten kennen nicht, ne. Gibt Leute, die machen das. Hm. Er hat jemand anderes. Ich hätte ja gesagt, stell mir den vor. Nee. War es ein Autounfall beziehungsweise ein Verkehrsunfall oder war es ein aus Versehen? Ja, Verkehrsunfälle macht man jetzt auch nicht unbedingt mit Absicht. Sagen wir so, also nachdem der dann keinen Kopf mehr hatte, gab es den Verkehrsunfall. Weil er ist ja dann umgefallen. Also weit fahren die dann auch nicht mehr, so habe ich mir sagen lassen. Ohne Kopf. War er alleine auf dem Motorrad? Ja, der war alleine. Ich wollte dir nur ein bisschen mit diesem M wollte ich nur ein bisschen Zeit überbrücken. Ihr könnt ruhig reden. Ja. Wurde der Kopf denn abgetrennt oder ist er abgerissen? Wurde er abgetrennt durch eine Klinge, wissen wir ja was nicht. Irgendwas ähnlich Schneidendes. Es war wohl etwas Schneidendes, weil es, ja. Mhm. War es ein... eine Klinge war, weiß nicht. Die Alex tippt schon wieder. Nee. Diesmal kann ich mich nicht mal rausreden mit, ich habe mal schnell noch was getan. Ich muss es wieder auf den René schieben, der es wohl auch war. Nee, nein. Egal. Was schneidet ihr denn aus einer Klinge? Papier. Papier. Genau, was Papier ist er? Wasserstrahlen. Laser. Laser, genau. Dann vielleicht ein schneidender Verstand. Messerscharfer Verstand, genau. Ja, meine ich doch. Mein Gott, der ist in den messerscharfen Verstand gefahren. Hey, mit Lasern auf ihren Köpfen. Delfine mit Kreissägen. Delfine mit Kreissägen, yay! Die müssen sich ja gegen die Haie mit Laser wehren können. Wie ist da eigentlich so die Überlebenschance zwischen einem Delfin mit einer Kreissäge und einem Hai mit Laser? Also ich meine, den Nahkampfvorteil hat der Delfin, aber ich glaube... Wir sind aber immer noch auf der Straße bei einem Motorradfahrer. Ja, aber es gibt ja Discovery Channel Sendungen über sowas, die behandeln das ausgiebig. Jetzt sollten wir uns das zusammen mal angucken. Produzieren selbst. Oder das. Wo kriegen wir jetzt die Haie her? okay, ist der an einer Glasscheibe enthauptet worden? Nee, eine Glasscheibe war es nicht. Ja, aber er so ist eine an die Glasscheibe geknallt und ist dann aus Versehen, hat er halt den Kopf verloren. Mein Gott. Nein, die Glasscheibe, die lag und er ist da so drunter durch und falutsch und... Eine Glasscheibe, die in der Luft liegt, wo er drunter durch... Ja, die lag halt da gerade eben so in der Luft rum, vorn und hinten festgehalten zum Bleistift. Kommt ja häufiger mal vor, so auf Straßen. Eine Blechtafel. Interessante Theorie. Mhm. Ein Schild. Und eine Axt. War vor ihm ein Verkehrsmittel, was irgendwas verloren hat und er dadurch den Kopf verloren hat? Richtig. Ja, hat das Fahrzeug Spiegel oder Glas oder irgendwas geladen und eine Scheibe ist runtergefallen. Glas war es halt nicht. Spiegel. Hatte das Fahrzeug Bärenfallen geladen? Ja, ganz genau. Und dann ist ihm die über den Kopf und Schuh geschnappt. Nein, auch keine Bärenfallen. Der Fahrer vor ihm hat sich geärgert, dass seine Frau mal wieder die Best of ABBA in CD-Player gelassen hat und hat die dann voller Wut aus dem The Dancing Queen! Das Fahrzeug vor ihm hatte eine Guillotine geladen gehabt. Wieso nicht? Ganz genau. Naja, oder irgendwie auch von A nach B, ne? Ich meine, jetzt wird's langweilig, oder? Ist er über eine Kreuzung gefahren und da war gerade so ein Lastwagen und noch mit Anhänger gerade so auf Kopfhöhe. Nein. Soll ich die letzte halbe Sekunde der Lösung irgendwie in Worte verpacken? Wir müssen jetzt noch rausfinden, was das gewesen ist, ne? Ihr könntet jetzt noch rausfinden, was da runter, also was da dem den Kopf abgehackt hat, ja. Soll ich? Ja. Ja, mach mal. Es war eine Metallplatte. Naja. Okay. Langweilig. Ja, aber es ist dem da drüber. Na, der vor einem Motorrad fahrende Lastwagen hatte einen Stapel Metallplatten geladen. Gerade als der Motorradfahrer zum Überholen ansetzte, löste sich eine Platte und drehte ihm sauber den Kopf vom Rumpf. Wenigstens sauber. Nee, war bestimmt Öl dran. Können wir mal eine coole Story, eine coole Laterale haben? Jo, Frau Pasulke schenkt ihrem Gatten einen tollen Sportwagen, ein tolles Sportwagen-Cabrio. Doch als Herr Pasulke es sieht, gießt er es komplett mit Beton voll. Was geschah? Er mochte seine Frau nicht und die saß noch drin. Er mag seine Frau total gerne. Er wollte es tiefer legen. Mit Beton macht man ja so. Ja, beschweren. Das ist gute, schwer, gute, ja. Gute Kuni-Beton. Ne. Er wollte einen Abdruck haben von dem Auto, weil es so schön war. Abguss. Und dann bei Mr. Minute replizieren lassen. Ne. War das eher ein Unfall und er war da halt irgendwie gerade am Hantieren mit Betonmischer und vor Freude ist ihm die Hand entglitten und er war da durchaus mit dem Betonmischer am Hantieren, aber er wollte dieses Auto voll mit Beton kippen und hat es dann getan. Also es war völlige Absicht. Er wollte dieses Auto mit Beton voll kippen, ja. Waren die beiden glücklich zusammen? Die beiden waren total glücklich zusammen. Ja, weswegen Herr Pasulke, über das Auto war er nicht und so saß glücklich. Saß da noch der Liebhaber der Frau drin? Nee, da saß auch keiner drin. Vollgegossen. ja, er wollte das Auto, Abwrackprämie ging damals noch nach dem Gewicht. und er hat es mit Auto mit Beton vollgegossen, damit es mehr wiegt. Deswegen hat das Auto, was Frau Pasulke ihrem Mann als Traum erfüllt hat, jetzt mal sterben müssen. Weil Herr Pasulke plötzlich beschlossen hat, Dreckskarre. Gebrochen. Ja. Gleich abwracken. War sein Traum vielleicht gar nicht, dieses Auto zu fahren, sondern es mit Beton voll zu kippen? Ich sag's ja, ich möchte bei Esporto nicht im Kopf wohnen. Sein Traum war schon dieses Auto. Ist überhaupt irgendjemand ums Leben gekommen? Nee, alle leben noch. Nächste Geschichte bitte. Das ist so langweilig. Können wir uns da noch ein alternatives Ende dazu ausdenken? Dürft ihr gerne tun. Sie hatte ganz viele Kinder, aber die beiden wollten eigentlich gar keine Kinder. Sie haben die Kinder da reingetan auf den Kindersitz, dann mit den Gurten festgemacht und dann Beton reingegossen und das hat ins Wasser getan. Und du sagst, René möchte ich Fotos nicht. Kopf. Auch bei René möchte ich nicht rein. Ne. Nee, da war ja keiner drin im Auto, sagst du, ne? Nee. Okay. Ja, niemand Lebendes, oder? Auch niemand Todes. da, aber Auto. War das ein niegelnagelneues Auto? Ein Liebesbeweis an seine Frau oder sowas, dass er sie viel lieber mag als das Auto? Auch in deinem Leben möchte ich nicht gefangen sein. Entweder ich oder das Auto. Ich habe das zwar gerade geschenkt, aber... Man kann es ja mal versuchen. Spielt die Sorte Beton in der Rolle? Nee. Ist es feiner Beton oder ist es grober Beton? Ja, Silikonverstärkter Beton mit Glasfaser. Das ist schon ich kann ja mal einen Tipp geben, es ist der Beton, der eigentlich für die Einfahrt geplant gewesen war. Hat die dem nicht gesagt, dass sie das Auto dahin stellt? Und er hat halt einfach die Einfahrt gießen wollen und hat dann nicht mitgekriegt, dass das Auto dort stand. Er hat dieses Auto gesehen und hat sich dagegen entschlossen, jetzt die Einfahrt, also ich nehme an, das Auto wird auf der Straße gestanden haben, aber er hat sich dagegen entschlossen, jetzt die Einfahrt mit Beton voll zu gießen, sondern stattdessen lieber das Auto genommen. Er war nicht ganz so schlau und hat sich gedacht, das Loch in der Einfahrt füllen wir einfach mit dem Auto statt mit Beton. Und hat sich dann aber gedacht, wohin jetzt mit dem ganzen Beton? Und hat dann sich gedacht, einfach den Beton ins Auto reinmachen. Nein? Auf jeden Fall hat er einen Dachschaden. Ja, sonst hätte er ja... Ach nee, doch, es war ja ein Cabrio, deswegen geht es ja nicht mit dem Dachschaden. Ja, nee, Dachschaden gab es keinen. Wusste, dass das kommt. Ist es wichtig, dass es ein Cabrio ist? Ja, sonst wäre es ja nicht so schön gewesen, das Auto voll zu schütten. Du kannst doch durch die Seitenscheibe, ne? Ja, auch eine schöne Idee so. Dann kriegst du auch mehr rein. Ja, stimmt. Ich glaube, es ging ihm nicht darum. Nee, es war jetzt einfach nur. Also wäre gerade, weiß ich nicht. Also es war ihm jetzt auch nicht wichtig, dass das mit dem Beton so passiert. Hätte er gerade was anderes in der Hand gehabt, hätte was anderes das Auto irgendwie getroffen. Also ging es ihm so darum, das Auto zu zerstören oder unbrauchbar zu machen. Ja. Und das hat, ja, wollte gerade fragen. Versicherungsbetrug? Ja, wollte ich auch fragen. Entschuldigung, ich musste einen Versicherungsfall melden, das Auto ist mit Beton vollgelaufen. Ich habe das Auto mit Beton vollgekippt. Es hat Beton geregnet auf einmal. Nee, doch er wollte damit dann zum Händler zurück und hat dann gesagt, hier mit dem Auto stimmt was nicht, das ist voll mit Beton. Das ist neues. Ja, auch gut. Die Sitzbezüge. Der Aschenbecher ist voll. Das Auto ist voll. Einmal volltanken, bitte. Er wollte den Beton zur Betonableitestelle fahren, aber er hatte keinen Anhänger, also hat er versucht, den Beton auf den Hintersitz zu stellen. Das hat nicht so geklappt. Ich werde natürlich mit dem Betonmischer nicht dahin, sondern mit dem Auto. Ja klar, du packst den Betonmischer, packst du auf die Rücksitzbank von deinem Cabrio und fährst dann halt das brandneue Auto. Ja. Naja, liegst ein paar Decken rein. Endlich! Endlich ein Cabrio gleich mal benutzen zum Transportieren. Hat das Auto gebrannt und... Verdammt, mein Cabrio hat keine Anhängerkupplung. Wo packe ich jetzt den Betonmischer hin? Ja, genau. Nee, einfach Beton. Warum auch Betonmischer? Der ist gemietet. Der darf nicht auf den Schrottplatz. Beton einfach so. Na egal. Hat das Auto gebrannt? Nee. Ja, nee. Ihm gefiel irgendwie eine Sache an dem Auto nicht, weshalb er es gleich zerstören wollte. Weiß ich nicht, die falsche Farbe oder sowas. Nee. Ich wollte ein blaues Cabrio. Das war ein Mädchenauto. Soll ich lösen? Das war ein Beetle Cabrio. Soll ich lösen? Nein, halt, stopp. Er hat sich zu Geburtstag ein Barbie-Auto gewünscht, aber das wollte er dann nicht mehr, weil das so klein ist. Er wusste nicht, dass die Dinger so klein sind. Da hat er aus Wut Schaufelbeton draufgeworfen. Genau. Nee, umgekehrt. Nein. Er hat sich ein Cabrio gewünscht und seine Frau hat ihm da so ein Spielzeugauto hingestellt. Ah. Das böse Vibe. Nein. Das Auto hat gebrannt und er hatte nichts anderes zum Löschen da. Nein. Halt Beton genommen. Es war mal ein herkömmliches Auto und kein Hovercar. Es war ein herkömmliches Cabrio. Okay. Ja, sonst hätte es einfach irgendwie mit den Düsen Probleme geben können, dass es viel zu hoch schwebt immer. Du musst noch ein Stück runter, also ein bisschen Beton drin. Und Regelungen oder sowas. Soll ich lösen? Nein. Uns fällt bestimmt noch irgendwas Dümmeres ein. Ja. Gut. Also es gibt ja auch noch Varianten, wo auch die Lösung dann richtig ist. Also ist ja noch nicht alles ausgedrückt. Mehrere Varianten. Saß in dem Auto vielleicht irgendwas, was er damit töten wollte? In dem Auto saß nichts. Das Auto war leer, es war neu. Es war immer Luft drin. Er hat sich gedacht, bevor das Auto jemand klaut, blockiere ich die Bremse mit Beton und hat ein bisschen zu viel reingepassen. Und das Lenkrad. Und das den Ganghebel. Lenkradsperre, einfach mit Beton ausgießen. Hm? Na, so eine Lenkradkralle. Ja, da hast du dann keinen Schlüssel, da hast du dann Hammer und Meißel dazu. Genau. Vielleicht wollte er... Ah, genau. Der hat sich das Auto gewünscht, weil das eine extrem große Fläche ist, wenn man die mit Beton ausgießt, und hat dann einen Liebesbeweis mit dem Finger in den Beton gemalt. Richtig, René. Nein. Ja. Ich gebe auf. Soll ich lösen? Ja. Ich auch. Ja, Frau Pasulke hat lange gespart, um den Cabrio-Traum ihres Mannes zu erfüllen. Heute ist es endlich soweit. Gerade hat der freundliche Herr vom Cabrio-Shop den Wagen zu Pasulkes nach Hause gebracht und vors Haus gestellt. Frau Pasulke klärt mit ihm an der Tür, bestens gelaunt, letzte Einzelheiten. Genau in diesem Moment kommt zufällig Herr Pasulke mit seinem Betonmischer vorbeigefahren und sieht seine Frau wohl offensichtlich sehr vergnügt mit einem so schnieken Sportwagenschnösel shakern. Oh. Ja, da kommt doch niemand drauf. Oh, vor allem müssen wir dann, wie wir es haben. Hat er wenigstens noch den Typen verprügelt danach oder sowas? Das muss er wenigstens. Den hat er in den noch feuchten Beton gedrückt. Ich kann sagen, bitte, wahrscheinlich ist er dann voll Betonmischer runtergehüpft, hat sich den Typen geschnappt und hat ihn in sein Auto gesetzt. Der hat einen Abguss gemacht. Wollte noch ein leichtes. Aber bitte irgendwas mit Leichen, sonst ist das langweilig. Wie soll denn immer Leichen? Ich habe extra nicht rausgesucht ohne Leichen. Ja. Wir könnten ja auch noch mal das Tierspiel spielen, wo wir uns ausdenken, welche Tiere wir sind. Ja, aber ohne Tiere dann, mit normalen Menschen. Ja. Und du willst Wer bin ich spielen, einfach nur, ja? Na gut. Lass ich uns ein Monopoly spielen, aber ohne Geld, ohne Eigenes und ohne Gesellschaftskarten und ohne Straßen. Ja, das ist dann quasi Kommunisten-Monopoly. Es gehört alles dem und wir dürfen bloß über die Straßen. Weil gehört mit ein paar Freunden hatten wir damals mal ein Kommunopoly gemacht. Das war sehr schön. Es gab dann so Sachen wie eine Mauer und solche Geschichten. Bei jedes Feld frei parken. Es gehört alles ein und Geld gibt's nicht mehr und überall stehen Hotels. Es gab schon Geld, aber du hast nie welches gekriegt. Und Schlosser, die war dann Banane. Hast du dann für jede verschlossen? So, die hast du dann Banane? Ich stelle fest, alles, was ich. Ah, doch, eins habe ich noch. Licht ging aus, Musik ging aus, er fiel, es war Mord. Er wurde in den Stromkasten gedrückt, hat dann einen Stromschlag bekommen und ein Kurzschluss ist entstanden und dabei ist das Licht ausgegangen. Und also ein Stromausfall dann. Nein. Er hat von einer Brücke gepinkelt und irgendjemand hat ihn angerempelt, sodass er auf einmal die Bahnleitung miterwischt hatte. Absichtlich natürlich, also. Und die Musik ging aus, weil der MP3-Player kaputt ging. Er hat gepfiffen beim Pinkeln. Ja. Er hat gepfiffen und hat ein Feuerzeug in der Hand. Nein, er saß in der Wanne. Hatte das Radio laufen gehabt und jemand kam vorbei und hat das Radio in die Wanne geworfen und Strom ist ausgegangen, Musik ist ausgegangen, Licht natürlich logischerweise auch, weil dann kam ja der FI-Schutzschalter und war aber zu spät und er dort. Er fiel, hast du vergessen. Er hat geduscht. Jemand hat das Radio unter die Dusche gestopft. Reichte vielleicht auch. War er in einem Flugzeug unterwegs? Nee. Das sind alles Zufälle, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Und er ist halt einfach so ermordet worden. Genau, das Licht ging aus, Musik ging aus, er fiel. Hat aber damit überhaupt nichts zu tun. Ja, eben einfach so. Aus Fun. Nein? Nein. Er war DJ und hat quasi das Licht und das Musikpult vor sich gehabt und irgendjemand hat ihn dann kurzfristig absichtlich an Strom angeschlossen. Was natürlich die Sicherung auch zum Rausfliegen bringt und ihn zum Strammstehen kurz. Ja, und dann... Nein. Hat der Mensch absichtlich Musik und Licht ausgemacht? Ja. War zu dem Zeitpunkt das Opfer noch am Leben, als Musik und Licht ausging? In dem Moment quasi war er fast schon tot. Also er fiel darauf hin. Fiel er denn, als er fiel, war er da noch lebendig? Oder fiel er, weil, ja, einfach, weil Tote nicht stehen? Nee, als er fiel, war er noch lebendig, aber dann nicht mehr. Das klingt irgendwie wie ein Titel für einen Tatort. Tote stehen nicht. Oder für ein Porno. das ist wieder eine andere Geschichte. Nee, der würde dann heißen, Toten steht er nicht. Oder so. Stimmt. Der Tod steht dir gut. Tote stehen wieder. Das wäre Toten steht er wieder. Das wäre dann der Zombie-Porno. Genau. Wobei das dann schon wieder Nekrophilie ist und ich glaube, das wird in den Videotheken nicht so gern gesehen. Na, kommt drauf an, von Nekrophilen vielleicht schon. Wenn es in gut, ja, Nekrophiler-Videotheken-Inhaber ist, der sich dann auch so ein bisschen spezialisiert hat. Können wir vielleicht zu dem zurückkommen, der fiel, als es dann... Ist er auf irgendwas gefallen, was ihn dann das Leben gekostet hat? Er wurde ja ermordet, ne? Auf einen Boden. Er kann ja ein Messer gefallen sein. Genau, der hat das Licht ausgemacht und die Musik, um ihn zu verwirren, und hat ihn dann in ein Messer geschubst. Und hat der Tote Musik und Licht ausgemacht und ist dann gesprungen? Also nee, er hat sich, ja, nee, ist dann geschubst worden? Nee. Können wir nochmal zurück auf die Bärenfallen kommen? Vergiftete Bärenfallen. Nee. Mit Kurare. Genau. Stehen Musik und Licht ausgehen repräsentativ für einen Stromausfall, der wiederum seinen Tod ausgelöst hat, oder stehen Musik und Licht wirklich nur für Musik und Licht? Ja. Ja, in diesem Fall... Dann nehmen wir einfach das erste und mach das nach oder weg. Ich kann ja etwas ausführlicher antworten, wir sind ja hier nicht ganz so streng. In diesem Fall gab es da nichts anderes wie Musik und Licht. Also so Strom aus ist gleich Licht aus und Musik aus. War er zufällig ein Elektriker, der auf einer Baustelle stand, oben an der Decke auf einer Leiter ein Kabel angeschlossen hat, da ein bisschen dumm rangelangt hatte, es war noch Strom drauf. Er hat nicht drauf gepinkelt, er hat da dumm rangelangt. Hat... er wusste ja nicht, dass da noch Strom drauf ist, obwohl Licht und Musik liefen. Er war ein dummer Elektriker. Okay, es war ein dummer Elektriker. Das war sein erster Tag. Sein letzter. Stell dich mal da oben hin und schraub mal. Nein. ist der denn tief gefallen? Ja. Wurde er durch irgendeine elektrische Installation oben gehalten? Nö. Also hat der Stromausfall mit seinem Fall unmittelbar zu tun? Schon, ja. Er war aber nicht in einem Fahrstuhl oder so. Nee. Die Musik und das Licht ist ausgegangen, das heißt, der Strom ist ausgefallen, dann ist das Notstromaggregat angegangen und das macht immer so ein lautes Geräusch und da hat er sich erschreckt und damit hat der Mörder gerechnet und deshalb ist er dann gefallen. No. Nein. Den 50 Meter hohen Abhang, der da direkt neben ihm war. Genau. Vom Dach. Es war ein sehr großes Haus und der hatte Natur in seinem Haus. Ein Berghaus gehabt. Berghaus. Ja, ein Berg, also ein Haus mit einem Berg. Wir googeln jetzt mal alle Berghaus. Nee? Er googelt. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, der Stromausfall hatte mit seinem Fall zu tun, unmittelbar. Ja, aber nein, aber keine elektrische Berghaus Limited ist ein Hersteller von Autoartikeln. Nochmal, René? Ich habe nur gesagt, was du gesagt hast, nämlich, dass er von keiner elektrischen Konstruktion gehalten wurde. Richtig. Ja. Was ja Sportlos-Frage war. Ein Stromschlag hat aber unmittelbar damit nichts zu tun. Er ist gefallen und hat sich wahrscheinlich das Genick gebrochen. Wie das so ist, wenn er so fällt. War sein Mörder denn zugegen? Sein Mörder war zugegen, also im nicht weit gleichen weg. Raum. Kann auch ein Räumchen weiter gewesen sein, aber. Am Sicherungskasten. Am Sicherungskasten. Oder Lichtschalter. Hat der Mörder ihn aus Versehen umgebracht oder absichtlich? Der Mörder ist ein Mörder. Also Absicht. Man kann auch aus Versehen zum Mörder sein. Nö. Mord ist per Vorsatz. Definition Hinterlist. Ja. Die Kirche definiert aber... Ich meine, die Kirche ist die Kirche, aber... die Kirche definiert zum Beispiel... Mörder! Abtreibung als Mord. Ja, das ist ja auch Absicht. Ah, ihr seid immer so spitz, finde ich. Finde ich nicht gut. Ja, ich meine... Genau. Also, die Sicherung wurde rausgemacht und dadurch ging Licht, Musik aus, der Mann ist gefallen und gestorben. Es war Mord. Richtig, jetzt hast du mir nochmal, also mit einem kleinen anderen Anfang hast du mir gesagt, das Licht ging aus, die Musik ging aus, er fiel, es war Mord. Ja, ich rekapitulierte. Ja. Er ist einfach eingeschlafen, also er ist in Schlaf gefallen. Nee. Er ist ja ermordet worden. Ist er selbst sein eigener Mörder? Zu Tode gelangweilt. Nein, weder noch. Es war auch kein Selbstmord. Ist war er bei sich eigener zu Hause? Er war nicht zu Hause, nein. War er auf Arbeit? Er war quasi auf Arbeit, ja. War er DJ? Nee. Hatten wir schon. Hat ihn das Licht aus, Musik aus abgelenkt von irgendwas? Könnte man so sehen, aber ja, auch unabgelenkt und in voller Konzentration wäre eben durch Licht und Musik aus jetzt dann einfach mal gefallen und tot. Einfach so aus Fun. Weil, wenn man nichts sieht und so. Und Musik ist dann eher gestolpert. Er ist gestolpert, weil das Licht aus war. Und woher wusste der Mörder, dass das sicher zu seinem Tod führen würde? Weil der Mörder nämlich eine Grube gegraben hat, in der dann reingefallen ist. Nein. Wer hat Treten oder er hat sich selber verteilt. Hat sich selber eine Grube gegraben und wer an eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Nein. Ist er durch die Fallhöhe gestorben? Also hat er sich dann beim Aufprall... Okay. Ja, das ist, wie gesagt, wahrscheinlich so irgendwie. Also es braucht ja nicht viel. Hier im Ort ist neulich einer gestorben, der wollte eigentlich bloß zum Pinkeln über eine Leitplanke klettern und ist dabei gestolpert und hat sich das Genick gebrochen. Wo ist der Mord? Ja, aber ich glaube, wenn man von einem Mord ausgeht, also wenn man jetzt irgendwie das Licht ausmacht, dann... Er hatte ja den physischen Kontakt zu dem Opfer. Nee, ist, wie gesagt, es lag schon daran, dass das Licht ausging und er... Dann halt viel. Er hat ein Päckchen Minen in der Hand gehabt und ist dadurch explodiert. Oder draufgefallen ist ein Rabauz. Nee. Hätte das sich war auch die Fallhöhe, wie wir gerade schon festgestellt hatten. Hätte der Mann sich aber nicht bewegt, nachdem das Licht ausgegangen ist, wäre er nicht gestorben. Wäre er nicht gefallen. Doch. Wurde er erschossen? Also so nicht, er fiel, er hat sich das Genick gebrochen. Aber er wurde vorher an einem Magneten. Er hing an einem Magnetenstrom weg und patsch, so runtergefallen. Er wurde vorher schon verletzt? Nö. Aber trotzdem 20. war es etwas tun. Er war in seinem Job, wie wir auch gerade schon gesagt haben, gerade am Arbeiten, Licht aus, tot, Musik aus. Du hast vorhin irgendwas von fast tot gesagt. Ich habe nichts von fast tot gesagt. Das ist das falsch verstanden. Ja. Gut. Hm. Das ist wieder sowas ganz Dummes, ne? Ja. Ja. Ich gebe auf. Ja, mir fällt auch nichts mehr Dummes zu ein. Soll ich? Ja. Er war Hochseil-Zirkusartist. Und er hat halt gedacht, guck mal, da, runter mit ihm. Ja. Ihr wolltet einen mit Tod. Ja, schon, aber ich meine, wäre er still geblieben, dann... Na, also wie still kannst du denn stehen? Also so still kann auch keiner auf einem Seil stehen, dass man irgendwie im Dunkeln auf dem Seil stehen kann. Doch. Ich gehe ja mal davon aus, dass er da schon irgendwie einen bescheidenen Gleichgewichtssinn hat. Ich würde mich einfach in meine Fernlassung festhalten, anstatt jetzt irgendwie runterzuspringen. Fernlassung festhalten. Gefällt mir gut. Na, als so halb Kletterer, das ist doch kein Problem. Ich meine, du sollst ja nicht 3 Meter nach rechts springen, sondern du lässt dich einfach nach unten fallen. Dann landest du erstmal auf dem Seil und hältst dich fest. Alles andere ist jetzt mal reine Spekulation, aber... Ja, war vielleicht Anfänger. Er war neu in dem Job. Was für ein letzter Tag. Jetzt muss ich mal 3 Meter zur Seite springen und... Ja, genau. So, wollen wir uns irgendwelche lustigen Figuren ausdenken, die wir denn sein könnten und wo uns die anderen irgendwie drauf ertappen könnten? Yay. Jetzt habe ich nicht zugehört. Das, was du wolltest. Ah, okay. Da hat er sich auch nicht zugehört. Ich war ja für Tiere raten, aber René wollte ja für alles raten. Ich höre generell nicht zu. Also... wollen wir denn das alles ausweiten, dass man auch sagen kann, ich bin ein Seesack? Oder nee, wollen wir denn Ich würde es vielleicht eventuell auf irgendwelche Personen eingrenzen, was das Ganze schon schwierig genügend macht. Ja. Personen. Also ich sag mal, zumindest ansatzweise bekannte imaginäre oder echte Personen. Also weil, ich sag mal, wird jetzt niemand auf die Idee kommen. Also Darkwing Duck dürfte ich sein. Zum Bleistift, aber dein Onkel dritten Grades, der irgendwo in Banner-Eickel unter der Brücke wohnt, nicht. Womit ich jetzt nicht implizieren will, dass du einen Onkel hast, dass der in Banner-Eickel unter der Brücke lebt. Aber Nessie dürfte ich nicht sein. Doch. Wobei, weiß ich nicht, Farbewesen. Na, Menschen oder Geschöpfe mit medialer Aufmerksamkeit, kann man das so sagen? Genau, ja, das ist sehr, sehr gut eingegrenzt. Gut. Dann weiß ich, was ich bin. Also von mir aus könnt ihr mit mir anfangen. Bist du ein Mensch? Nee. Oh. Wohnst du in Schottland? Nee. Bist du ein Seesack? Nein! Bist du ein Tier? Quasi. Bist du ein Stein? Nein. Bist du noch am Leben? Dauerhaft. Bist du eine Cartoon-Figur? Ja. Bist du ein Tier, das aber ziemlich menschengleich ist, sich bewegt und sprechen kann und ähnliches? Ja. Hast du eine Adoptivtochter, um jetzt mal den Darkwing noch auszugrenzen? Nee, das habe ich leider nicht. Ach, dann bist du also Quack. Megavolt. Nein, ich bin auch nicht Megavolt. Bist du Donald Duck? Nein, ich bin nicht Donald Duck. Bist du Mickey Mouse? Ja. Ja, also bist du eine Disney-Figur. Mhm. Bist du eher Vogel oder eher Säugetier? Ja. Bist du Vogel? Ja. Okay. Oder Fragen mit Ja zu beantworten ist logisch völlig richtig. Ja. Bist du Dagobert Duck? Ja! Ja! Kriegst du alle. Bam! Gonna catch them all. Nee, das war eine andere, das war nicht Disney. Gotta catch them all. So, da du jetzt irgendwie aufgelöst wurdest, hast du denn schon was und wir können dich ausquetschen? So jetzt nicht. Kann jemand, also ich hat denn jemand anders schon was? Ich könnte was übernehmen. Na denn. Würde ich doch ganz gerne wissen, bist du ein Mensch? Ja. Bist du eine reale Person oder? Nein. Nicht gut. Dann bist du der Weihnachtsmann? Nein. Ganz sicher nicht. Bist du aus dem Fernsehen bekannt? Ja. Aus den deutschsprachigen. Bist du eine deutsche Produktion? Bist du keine deutsche Produktion? Bist du keine deutsche Produktion? Ja, ich bin keine deutsche Produktion. Amerikanisch. Demnach ja. Ist eine amerikanische Produktion. Ja, es muss ja nicht sein. Ich könnte ja zum Beispiel auch indisch sein oder. Ja. Wollen wir der Reihe nach machen? Nee, aber die Regina hat schon richtig gesagt und ja, ich bin eine amerikanische Produktion. Ja, wollen wir der Reihe nach machen? Dann hat es, glaube ich, ein bisschen weniger mehr Sinn. Ja, wenn dann bist du aber spätestens beim dritten Nein raus, weil eins hattest du schon. Ja, also du bist eine amerikanische Produktion. So. Oh. Du bist keine Disney-Figur. Ja. Du bist eine Warner Brothers-Figur. Nein. Das war doch ein Mensch. Ja, es gibt auch Harry Potter ist unter Warner Brothers produziert worden. Ah, gut. Auch wenn es keine amerikanische Produktion ist. Doch, also zumindest teilweise. Teilweise. Teilweise aber nicht. Ja. Matrix ist ja zum Beispiel auch Warner Brothers und naja, egal. Porno? Matrix. Ach, Warner. Ja, ich hab Porno verstanden. Ich hab. Nee, mit Pornos hat's nichts zu tun. Ich hab noch ein Freinein, ne? Dann frage ich doch einfach mal. Du hast einen Schauspieler demnach? Nein. Nicht direkt. Nein. Nein. Okay, nee, nein, ich habe keinen Schauspieler. Dann ist der nächste. Bist du in der Politik? Ich war auch in der Politik. Also das ist jetzt schon eigentlich ein bisschen mehr Hinweis, als ich geben müsste, aber ja. Lebst du noch? Ja. Ich denke, du bist eine fiktive Person. Ja, ja. Fiktive Figuren können aber auch in der Politik sein. In der Realität, in der ich als fiktive Person lebe, ja. Dann leben doch Meter, ne? Also du bist kein. Achso, bin ich gar nicht dran. Nee, ich versuche nur gerade rauszufinden, wie du bist schon dran, nur wie wollen wir das hier jetzt verstehen? Entweder ist er eine fiktive Person oder er lebt noch. Also fiktive Personen leben immer, außer sie sind ja irgendwie. Ja, aber ich kann ja zum Beispiel eine fiktive Figur in ihrer Rolle sterben lassen. Und dann lebt sie halt nicht mehr. Ach, herrje. Gut, dann lebst du halt noch. Ja? Gut, bellen wir mal weiter. Lebst du in Amerika? Ja. Nein, Moment, nein, ich lebe nicht mehr in Amerika. Nicht mehr. Ja. Ist Martin oder Spotto? Ich überlege gerade, aber mir fällt auch nicht so recht was ein. Außerdem bin ich gerade dabei herauszufinden, was zu meiner Figur so alles dazugehört. Das Problem habe ich auch. Ich war etwas abgelenkt. Aber ich springe dann vielleicht einfach mal ein. Wurde schon geklärt, ob du ein Mann bist? Meines Wissens noch nicht. Bist du ein Mann? Ja. Bist du gebürtiger Amerikaner? Jetzt muss ich echt überlegen. Ja. Okay. Kennt man dich aus Comics? Ja. primär? Nein. Okay. Ich darf drei Neins einheimsen? Jo. Ja. Okay. Ja, ich meine, das erste gilt ja nicht als Nein direkt, ne? Wurde schon geklärt, ob... Ja. War mehr so eine organisatorische Frage da. Das heißt, nachdem du bekannt und beliebt wurdest, wurdest du als Comic aufgelegt. Ja, könnte man so sagen. Bist du eine Zeichentrickfigur? Ja. Aus einer Serie? Ja. Menschlich? Ja. Aber nicht mit gelber Hautfarbe. Jetzt muss ich überlegen, wie ich darauf antworte. Nein, ich habe gelbe Hautfarbe oder ja, ich habe keine gelbe Hautfarbe. Nee, auf die Frage müsste ich antworten, nein, ich habe gelbe Hautfarbe. Also war das dein drittes. Und weil du halt diese Verneinung drin hattest. Glaube ich bin dran. Genau. Ja. Bist du Rainier Wolfcastle? Nein. Aber du bist ein Charakter aus den Simpsons. Ja. Der auch Politiker war, mehr oder weniger. Mehrfach. Das war jetzt ein Hinweis. Du bist nicht der Bürgermeister Joe Quimby. Nein, ich bin nicht der Bürgermeister Joe Quimby. Also ja, du bist nicht der Bürgermeister. So rum. Oh, diese mehrfachen Verneinungen. Du bist nicht Homer Simpson. Ja, ich bin auch nicht Homer Simpson. Ja, Menno. Darf ich einen Lösungsversuch reinschmeißen oder soll ich warten? Ja, nee, du darfst. Bist du Sideshow Bob? Richtig. Ja. Der lebte am Ende zumindest in Spanien. In Italien. Italien und war mehrfach Politiker. Also er hat ja dann hier in Dings da erst in Springfield kandidiert und dann später dann war er Bürgermeister dieser kleinen italienischen Stadt. Mhm. Ja. Hey. Ich hab mir überlegt, wer ich bin. Gut. Bist du menschlich? Ja. Bist du auch real? Ja. Bist du Deutscher? Ja. Bist du Schauspieler? Man kann mich im Fernsehen sehen. Das muss aber nicht heißen, dass du auch Schauspieler bist. Also nein. Kann man dich in Filmen sehen? Nein. Nein, gut. Bist du kein Schauspieler? dann bist du vielleicht Moderator. Ja. Darf ich einwerfen, Daniel Aminati? Nein. Also nein, du darfst es nicht einwerfen. Jan Böhmermann. Nein. Also, du darfst es auch nicht, einwerfen. Also, nur so. Bist du bist Moderator? Bist du ich kenne keine Moderatoren, das ist Florian Silbereisen. Bist du Jörg Pilawa? Nein. Ich glaube, das war dann 9 zu 4. Ja, danach steht bei mir zumindest in der Liste Stefan Angur. Bist du eine Frau? Nein. Bist du in den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen? Ja. Bist du in den Privaten zu sehen? Nein. Bist du Lanz? Wie hieß der Vogel noch? Nein. Nein. Na gut, das war mein drittes. Markus. Markus heißt er. Ja, Markus heißt er, stimmt. Dann ist Berlin. Ja, bist du Charlotte Roche. Männlich. Ja, eben. Bist du alt? Augenblick, jetzt muss ich gerade. Also wie, grenz mal ein. Bist du alt? Ja, okay, grenz mal ein. Ab wann ist bei dir alt? Naja, ich bin 60 und ich bin noch jung. Ja, aber dann bin ich nicht alt. Also nicht jung. Nein. Nein. Bist du regelmäßig zu sehen? Ach, Moment, du bist 60 und Augenblick jetzt, ich habe es verrechnet. Du bist 60 und nicht alt. Also alles, was älter als 60 ist, ist alt. Ja. Dann bin ich tatsächlich alt. Aha. Und bist du regelmäßig zu sehen? Ja. Bist du auch Quizmaster? Nein. Also nur Moderator? Ja. Kenne ich im Moment keine. Gebe ich weiter. Martin, oder Esparto? Ne, Esparto, ne? Esparto. Wen gibt's denn da heutzutage noch über 60? Jetzt mal eine Frage in die Runde. Hat der Gottschalk noch eine Sendung? Ne, der ist ja nicht über 60. Nicht? Der hat doch keine Sendung. Aber fast. Ich würde ja fragen, also bloß als Tipp, ob es eine Unterhaltungssendung ist oder nicht. Ich sage mal, Moderator ist nicht das richtige Wort. Mhm. Bist du Nachrichtensprecher? Ja. Ja. Okay. Wen gibt's da noch, der über 60 ist? Bist du Jan Hofer? Leck mich. Ja. Eigentlich Johannes Neuenhofer. Übrigens. Wer es wissen wollte. So. So, dann einfach der nächste in der Liste nach mir. Also ich stehe hier gar nicht in meiner Liste. Na, Berlan wäre dann hinter dir. Berlan, welchen meinst du? Na gut, okay. Berlan weiß auch schon, wer sie ist. Gut. Ja, fang irgendjemand an, egal. Gut, bist du menschlich? Nein. Bist du demnach ein Tier? Nein. Also menschlich. Stein. Also nein. Menschlich schon, aber ja, okay. Also sag mal, ich bin menschlich, ja. Dann krieg ich aber keine zwei Neins, weil das eine ist ja aus dem anderen resultiert. Mhm. Genau. Also. Du bist menschlich. Ich hätte da noch ein schönes. Dann macht's aber schwieriger, dass du mehr oder weniger sagst. Dann bist du männlich. Nein. Dann bist du demnach weiblich. Nein. Das verkompliziert die Sache. Das war jetzt aber auch dein drittes Nein, oder? Ja, eben, das ist. Das macht das Ganze ja kompliziert. Ja, es war so. Dann hilft uns doch mal weiter. Was für ein Twitter Berlin darstellt. Nee, das will ich damit nicht sagen. Das muss ich zurücknehmen. Das ist kein Twitter. Das ist menschlich, kann man sagen. Ja. Aber weder männlich noch weiblich. Das ist falsch. Männlich und weiblich. Nein, ich sag's, es ist weiblich. Gut, okay, dann habe ich ja noch ein... Ja, du hast ja noch ein Nein. Noch eine Freikarte. Doch, weiblich, sehr schön. Dann bist du also aus dem Fernsehen bekannt. Auch. Du bist fiktiv. Ja. Du bist also auch in Comicform erhältlich. Nein. Bist du eine literarische Figur? Nein. Was bedeutet das genau? Figur aus dem Buch. Ja, bist du aus dem Buch. Ja. Also mit Buch meine ich jetzt nicht eine Enzyklopädie oder ähnliches, sondern... Telefonbuch. Romanfigur. Romanfigur, ja. Also frag mal, ob sie Buchstabe ist. Aus dem Buch, ja. Also du bist eine Romanfigur. Nein. Nicht. Biografie? Nein. Also doch Telefonbuch. Schwierig. Lebst du denn, obwohl das schwierig bei einer fiktiven Figur? Bist du europäisch? Ja. Deutsch? Ja. Also nicht Heidi. Die wäre aber auch eine Romanfigur. Und die wäre auch ganz klar weiblich, würde ich sagen. Und die würde, glaube ich, jetzt auch nicht mehr leben. Weiblich ist sie ja auch, oder nicht? Ja, ja, aber wohl nicht klar, wohl nicht ganz klar. Doch, doch. Doch, doch. Ach so. Eine, die man auch im Fernsehen sieht, menschlich. Puh. Puh. M? Ach, M! Nein. Die ist auch nicht deutsch. Die wäre eine Romanfigur. No. Nee, keine Romanfigur. Naja, ich meine aber. Doch. Ach so. Oi, oi. Wie war das jetzt mein Buch? Ja. Buch ja, aber Roman nein. Genau. Lexikon? Was? Stehst du in einem Lexikon? Also was ja jetzt kein Roman ist. Und, Kann ich nicht beantworten. Könnte ich mir vorstellen. Aber weiß ich nicht. Aber jetzt nicht primär, also mal von aus. Jetzt nicht primär dafür bekannt, dass du halt im Lexikon stehst. Deswegen den Buchansatz hast. Sie ist nicht die Steinlaus. Wenn nicht Roman, aber fiktiv und aus dem Buch, dann muss es ja Prosa sein. Bist du einer aus den Nibelungen? Nein. Wie viele Neins habe ich jetzt schon? Mehrere. Das war das Dritte. Ich glaube, das war das Dritte. Okay. Dann Martin. Ich gehe mal davon aus, dass du gesagt hast, aus Deutschland und zu den Zeiten, als die Bibel geschrieben wurde, gab es dieses Land ja in dieser Form noch nicht. Also bist du nicht Eva oder sonst eine biblische Frau? Nein. Die aber auch nicht aus Deutschland kommt. Ja, deshalb sage ich es ja. Also ja. Ich kenne keine fiktiven deutschen Figuren, muss ich mal so feststellen. Sissi. Das ist aber auch keine fiktive Figur. Genau. Ist auch nicht deutsch. Ja. Doch, die war. Aber die so. Ist nicht deutsch, die war aus Bayern. Okay. Dann grenzen wir das Ganze mal ein bisschen zeitlich ein. Ist die Demokratie deutsch? Bist du eine fiktive Figur, meinst du? Ja. Die wäre eher so französisch, glaube ich. Ich glaube eher griechisch. Ja, die Griechen kommen. Wir haben sie verkauft als Franzosen. Ja. Egal, zurück zur fiktiven Figur. Fiktive Figuren, und zwar... bist du kommst aus dem letzten Jahrhundert, also von 1900 bis 2000. Schwer zu beantworten. Ich weiß nicht, ab wann es diese Person gab. Google ist dein Freund. Okay, was fragt man als nächstes? Den Zeitraum, in dem die Person gestorben ist. Genau, du bist aber bereits gestorben. Also im Jahre 2013 lebst du wahrscheinlich nicht mehr nach den Informationen, die so vorliegen. Also diese Leute, die leben eigentlich immer. Und leben nicht, aber die leben immer. Also am Ende der Geschichte ist die Figur nicht gestorben. Ich gebe mal einen Tipp, die ist einmal kurz fast gestorben. Ah, okay. Ja, dann darfst du... Spotto, würdest du bitte lösen? Ja, ja, bitte, Spotto. Bist du Schneewittchen? Nein. Wie? Oh. Dornröschen? Nein. Die hat ja nur geschlafen. Bist du eine Märchenfigur? Ja. Einmal ist fast gestorben. Ja, Martin ist noch dran, oder? Ja, ich überlege gerade, welche Märchenfiguren so mehr oder weniger fast gestorben sind. Bist du Gretel? Nein. Die ist noch nicht gestorben, die hat die Hexe gekillt. Ja, ja, fast gestorben. Mord. Mord. Es war Mord. Bist du das Mädchen mit den Zündhölzern? Die wäre fast auf Roden. Nein. Bist du der Wolf? Nee. Die Wölfin in dem... Bist du Rotkäppchens Oma? Nein. Hm. Aber eben kam schon dann die Auflösung. Der Rotkäppchen? Rotkäppchen. Bam, ist Nummer zwei, die ich richtig habe. Ich bin richtiger Profi, ihr dürft mich jetzt ab sofort... Also man nennt mich auch Fuchs. Wir nennen dich beide René. Renne. Hat denn der Spotto schon was er uns darstellen möchte? Mhm. Ich finde, wir sollten vielleicht noch ein typisches Geräusch ins Richten ein. Ja, bist du ein Mensch, Sporty? Mach mal eine Handbewegung dazu. Ja, genau, das bringt es im Skype natürlich. Was bin ich? Bist du ein Mensch? Ich bin ein Mensch, ja. Sehr schön. Du bist mir immer... Ja. Ich finde es aber ein bisschen doof, dass René prinzipiell immer anfängt, weil ich sag mal, ich bin jetzt so groß mit Fragen überhaupt nicht rangekommen. Ich habe dann einfach zwischendrin fragen müssen, ständig. Ja gut, dann frage ich einfach nicht, bist du ein Mensch, okay? Ja. Dann lass doch den Stefan anfangen und dann bist du nach dem Stefan dran. Genau. Ja, ich will auch mal ein bisschen mitspielen hier. Los, fang an. Also Mensch, bist du eine reelle Figur? Ja. Reelle Figur. Lebst du noch? Nein. Du wurdest vor 1900 geboren? Nein. Machst du eine Politik? Nein. Ja, ich glaube, das waren drei, oder? Ja. Ich muss mal kurz gerade vorlesen, die ersten drei Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Der Flecko Doppelpunkt. Menschlich. Real. Tot. Schön gemacht. Das sollte deine neue Twitter-Bio werden. Menschlich, real, tot. Man kennt dich. Oh, jetzt habe ich gerade gespuckt bei dem Wort kennt dich. Ich weiß, kein Wort ist, aber ist egal. Bist du aus dem Fernsehen? Du bist aus dem Fernsehen bekannt? Nee. Das wirft mich jetzt ein bisschen. Also, bist du demnach Fernlichtspielwerfer spielen? du bist. Demnach lesbar. In irgendeiner Form. Als Autor oder als Biografie? Ja. Du bist männlich. Ja. Du bist Autor. Ja. Du bist ein... du bist kein Deutscher. Ja. Du bist Amerikaner. Ja. Du bist Stephen King. Nein. Ist es Nummer 2? Ist es Nummer 2? Nein, Nummer 2. Ja. Bist du Roman Autor? Ja. Über verschiedene Zeitepochen. Also über einen Historienroman. Du bist kein Historienromanautor. So. Nee. Ja. Ja, bin ich eher nicht. Bist du eine Banane? Ich will einfach nur Nein hören, Entschuldigung. Das kann man schwer beantworten. Ja, ich bin keine Banane. Nein, ich bin keine Banane. So. Nicht so. Hm. Ja, nein. Finde du doch mal raus, welcher Romanautor der gute Spotter so ist. Hast du die Firma geschrieben? Nein. Dann gehe ich recht in der Annahme, dass du nicht Grisham bist. Ja. Ich kenne zu wenig. Das ist schwierig. Fällt auch aber spontan keiner ein. Du lebst noch. Nein. Nein. Nein. Somit nicht besonders alt geworden. Bist du nicht besonders alt geworden? Ach, ich, ja doch schon. Schon, aber du hast ja früher gelebt. Und bist ja, nach 1900. Naja, gut, dann wäre ich jetzt 113. Das, ja. Naja, gut, okay. Mhm. Okay. Bist du an einer Krankheit gestorben? Definiere Krankheit. Nee. Nee. Nee, sag mal nein. Ich weiß nicht weiter. Der nächste bitte. Martin. Also ich bin nicht allein durch meine Schriftstellertätigkeit bekannt. Das ist interessant. Ein wunderter Tipp. Wer ist denn dran? Martin? Ah, kann sein, dass ihr mich gerade gar nicht gehört habt? Nee, richtig. Ja, das lag wohl daran, dass ich die Mute-Taste gedrückt hatte. Ja, das könnte damit zusammenhängen. Okay, gut. Ich habe mich echt gewundert. Nee, kommen wir wieder zurück. Du bist nicht Ernest Hemingway. Ja. Das ist voll assi, weil da habe ich drauf getippt. Also, du bist auch nicht Timothy Leary. Ja. Und du bist auch nicht Robert Anton Wilson. Ja. Irgendwie müssen wir das mit den Ja-Nein-Fragen nochmal irgendwie ein bisschen korrigieren, weil ich meine... ne? Nein, das stimmt schon so. Ja, aber... Na, ich muss die ja ausschließen, weil die könnten alle im Prinzip passen. Ja, es ist ein bisschen unbalanced so. Nee, nee, das stimmt schon so. Das ist doch der Spaß, beziehungsweise der Hass an diesem Spiel. Irgendwann muss das Spiel auch mal keinen Spaß machen dürfen. Das ist jetzt genau der Punkt. Nein, Spiele müssen immer Spaß machen. Fehler. Hast du Dystopien verfasst? So, weiß ich nicht, Fahrenheit 451 und sowas? Ich muss jetzt ehrlich gestehen, dass ich, also gelesen habe ich von mir noch nichts. Und das, was ich so gehört habe, so Fieber waren aufgeschrieben. Könnte man vielleicht als Dystopie sehen, vielleicht aber auch nicht. Die Frage würde ich mal überspringen gerne. Okay. Gibt's auch. Der Autor hat Unkenntnis von seinem eigenen Werk. Du weißt aber schon, wann du genau geboren und gestorben bist, ne? Also, man kann jetzt das auch darüber weiß oder? Wikipedia, ja. Ja, also du weißt, okay. Mhm. Dann komme ich dir gleich mit Abend so mit ums Eck. Mann. Du hast keinen Literaturnobelpreis erhalten? Ich hoffe. ja, habe ich nicht. Aber du bist schon tot, also ist es keine Schundliteratur aus der Moderne, also aus heute, nicht aus der Moderne, aber aus heute eben. Nee, nicht aus heute, weil ich bin ja schon genau. tot. Ja, genau deshalb, ja. Mhm. Ja. Nach 1900 und tot. Edgar Allan Poe kann es nicht sein, der ist nämlich zu alt. Hm. Und auch noch ein Amerikaner, wenn ich das richtig überblicke. Ja. Da hört es bei mir auch schon auf. Ja. Dann mache ich mal weiter. Ja, du das. Dann wüsste ich doch ganz gerne, ob du 1920 geboren bist. Nein. Schade. Bist du vielleicht 1940? Nicht 20 geboren. Okay. Bist du früher geboren? Ja. Okay. Vor 1920. Bist du 1914 geboren? Nein. Und das zweite auch schon raus. Lass mich noch nach dem dritten gucken. Wann ist der geboren? Moment. Ich hatte ihn noch gerade. Bist du 1922 geboren? Nee, du warst vor 20, hat man gesagt, scheiße. Okay, dann fällt der auch sowieso schon raus. Okay, ich bin raus, ich habe keine amerikanischen Schriftsteller mehr. Du musst an deiner Algorithmik arbeiten. Ich glaube, ich bin dran, aber ich will nicht. Weil ich nee, keine Stefan Ahnung. Ist erstmal dran. Hast du die Principia Concordia geschrieben? Habe ich schon gefragt. Oh, Entschuldigung. Hast du gefragt? Okay. Indirekt wahrscheinlich. Ja, indirekt, also. Okay. Die waren, glaube ich, nicht so alt. Ja, stimmt. Der Ansatz ist aber gar nicht so ungeschickt. Du weißt, dass Douglas Adams ein britischer Schriftsteller ist? Natürlich weiß ich das. Okay. Der ist, also, glaube ich, auch nach 1920 geboren. Das weiß ich jetzt gerade aus dem Stegreif gar nicht. Ach, wie hieß er denn? Ah, Mann. Moment, darf ich kurz googeln? Ich komme nicht mal mehr auf den Romantitel. Bist du Orson Welles? Nein. Ich gebe weiter, also mir fällt echt nichts mehr ein. Ich gebe weiter. Wie gesagt, nicht nur als Autor bekannt. Momentan heutzutage wahrscheinlich eher in anderer Funktion von Interesse. Mhm, Berlin hat, Du bist... warte mal, wann ist der denn geboren? Tut mir leid. Entschuldigung, bist du George Orwell? Oder Adolf. Nee, das bin ich nicht. Brite. Der ist auch Brite, also britisch-indisch. Ja. Du bist nach 1900 geboren, hast du gesagt. Ja. Und vor 1920, so weit waren wir auch schon. Mhm. Ja, das hilft mir jetzt nicht, weil Adolf Hitler ist es nicht. Der war auch kein Autor. Und kein Der hat ein Buch geschrieben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und auch kein Amerikaner. Ja, gut, wir können ihn natürlich auch als Maler kennen. Ja, kennt ihr den auch als Maler, aber der war, glaube ich, vor 1900. Warte mal. Okay, wir können ja einfach mal eingrenzen. Also wir haben ja jetzt, so viel ist ja zwischen 1900 und 1920 nicht. Mach doch mal, René. Hast du drei Zahlen, die höher als, niedriger als? Augenblick mal. Nein, da habe ich es interessiert im Browser nicht. Leck. Nicht. Bist du 1901 geboren? Nein. Bist du 1902 geboren? Nein und nein. Was ich 1904 fragen wollte. Wolltest du 1904 fragen? Ist die Antwort dann immer noch nein? Ja. Dann bin ich. Ich muss aber echt sagen, aus der Zeit kenne ich auch echt keine Autoren groß. Ihr könnt vielleicht so ein bisschen übers Genre, könntet ihr vielleicht auf ihn kommen. Das ist ein Wissenschaftler-Autor. Ja, wissenschaftlicher Autor. Meh. Eher Science Fiction? Ja. Perry Roden. Ja. Ah, du bist hier. Wie heißt der? Dann nicht deutscher Horror? Ja. Ich glaube, wir hatten Amerikaner festgestellt, oder? Ich wollte gerade sagen. Ich habe auch zu René geflüstert. L. Ron Hubbard also. L. Ron Hubbard? Ja. Ja. Ja. Ich war's. Von dem ich immer glaubte, er heißt Elron, also E-L-R-O-N. Ja. Meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, bist du in der Scientology? Ah. Ja. Nee, was er hätte klein beantworten müssen, weil er ja schon gestorben ist und deswegen schon nach, wo fliegen die hin? Diese Strafkolonie da, oder wie das heißt? Wenn nicht, ne? Also, nee, so ist ja der. Ja, ich hatte erst gedacht an Lovecraft, aber der war zu alt. So, haben wir denn? Wen haben wir denn? Wo sind wir denn? Habe ich gerade gelesen. Ja, stimmt, von deinem Dingensmeter da. Was? Ich habe ein Gerät erfunden, das den Schmerz von Tomaten messen sollte, wenn man diese aufschneidet. Das die arme mich schon immer gewünscht. Die arme Tomaten. Tomaten schreien. Leid, Tomate, leid. Ich sehe gerade den Ausschlag hier, wenn ich lache. Und der sieht sehr extrem aus. Also der ist ganz oben an der Kante. Als ja, würde man eine ja Tomate aufschneiden. Ich komme wieder auf so ein Bullshit. Sind wir durch? Nee, haben wir noch wen? Nee, Martin? Ja. Wir haben, glaube ich, auch bloß noch 7 Minuten, ne? So. Ist egal. Wir haben noch später angefangen. Ja, stimmt. 7 Minuten haben wir später angefangen, also machen wir bis... Machen wir nicht, ich muss weg. Ach nee, der René, der muss ins Bett. So oder so ähnlich ist das, ja. Hier wird dann noch von Mama gewaschen und... Ja, perfekt. Mullbinden eingewickelt. Genau, fängt der Spotto doch mal an. Hast du irgendwie einen Limiter oder irgendwas drin, was jetzt eingesetzt hat, nachdem du so laut gelacht hast? Weil du bist jetzt extrem leise. Ja. Geht schon jetzt wieder. Bist du schon wieder lauter. Ja. Bist du menschlich? Das geht an mich, ne? Nur mal so? Nee, an René. Ach so. Ach, das ist von mir. Was? Die Sau. Nein, geht schon an dich. Ja, wie denn? Ja, Martin, bist du männlich? Ja. Menschlich. Ja, ich bin menschlich. Bist du denn auch männlich? Ja, ich bin ebenfalls männlich. Bist du real? Ich bin nicht real. Kennt man dich aus Film und oder Fernsehen? Ja, man kennt mich aus Film und oder Fernsehen. Aber nicht ausschließlich. Das ist richtig. Sondern auch in gedruckter Form. Ja, das ist auch korrekt. Als Comic? Ja. Bist du ein Superheld? Man könnte es so bezeichnen. Ich sag mal ja, passt schon. Du hast keine geheime Identität. Also sagen wir so, es gibt eine geheime Identität, aber keine richtige. Okay. Also es ist, ich würde dieses mehr oder weniger überspringen, weil das ist ganz böse. Okay. Keine richtige. Aus Comics. Dann nehme ich mal an, Amerikaner? Nein. Okay, europäisch? Ja. Westeuropäisch? Ja. Ja. Jetzt entweder aus dem Deutschen oder im Belgisch-Französisch. Kommst du aus dem frankophonen Sprachraum? Ich sag mal nein. Das bezeichne ich nicht als frankophon. Okay. Frankophon ist es Frankreich und frankophil ist Deutschland, ne? Auch Franzosen können frankophil sein. Das sind sie sogar meistens. Nee, ich meinte damit Frankreich oder Belgien oder eventuell ja, auch das habe ich schon mit Nein richtig beantwortet. Gut, dann ist der nächste wohl dran. Nee, du hattest erst zwei, so wie ich das hier mitgezählt habe. Wunderbar. Und Französisch war Nein. Kommst du dann aus einem deutschen Comic? Nein, das war jetzt das dritte Nein. Mhm. Dann bin ja wohl ich dran. Bist du aus einem italienischen Comic? Nein. Ich kenne keine Comics, die sonst... Es gab noch tschechische Comics. Aber das ist nicht Westeuropa. Stimmt. Gibt es englische Comics? Keine Ahnung, bist du ein englischer Comic? Nein, die haben keine. Nein. Achso, das wäre ein zweites Nein, ne? In England gibt es keine Comics. Wie du hast gesagt. Die wurden per Gesetz abgeschafft. Wir haben noch 2 Minuten. Von der Maggie Thatcher. Will keinen Druck ausüben. Quasi nicht. Dann gebe ich mal weiter. Kennen wir alle diese Comics? Ich glaube nicht unbedingt die Comics, nicht unbedingt, nee. Aber die Filme kennen wir auch. Nicht unbedingt. Es ist gut, also die Filme sind sicherlich verbreiteter als die Comics. Woher kennen wir dich denn dann überhaupt? Nö, kennt ihr mich gar nicht. Das ist eigentlich ziemlich bekannt. Auch mit diesem Internet. Okay. Dieses Internet. Ja, von dem mittlerweile alle reden. Das immer aus ist, wenn ich welches kaufen will. Ja, und das setzt sich eh nie durch. Genau. Das Internet hat keine Zukunft, ich sag's immer wieder. Fragen? Ich gebe mal weiter, weil mir jetzt gerade echt überhaupt nichts einfällt. Du bist kein Pony. Ich bin kein Pony, das ist richtig. Das ist ein Superman. Ich bin Amerikaner. Internet gesagt. Achso, ja, keine Ahnung. Nee, er ist ja Europäer. Du bist... Red Skull aus Captain America, der offensichtlich Deutscher gewesen ist. Nein, nicht Deutscher. Nee, Deutscher hat mir ja schon ausgegrenzt, Mist. Ja. Ich sag mal, England, Großbritannien, das ist schon viel näher dran. Also das ist das, wo es spielt, wo es herkommt. Ganz unauffälliger Hinweis. Habe ich ja gar kein Nein bekommen, Menno. Doch, irgendwo hattest du eins gekriegt, ich weiß noch nicht wo. Ich frage mal Italienisch, du hast Italienisch gefragt. Ja, nee, aber danach fragte ich Englisch. Du hast gefragt, ob es englische Comics gibt. Gibt es einen Film über Dr. Hyde und Mr. Jekyll oder andersrum oder whatever? Jekyll? Ja. Das mag sein. Das meine ich aber nicht. Zumindest in der Liga der unglaublichen Gentlemen war Dr. Jekyll und Mr. Hyde mit drin gewesen. Ja, ist aber die falsche Spur. Dann bist du... René, wenn du ins Bettchen musst, dann schreist du auflösen, ne? Ja... Aber ich weiß doch noch gar nicht, wer. Ich kann doch nicht auflösen. Und ich will doch nicht auflösen lassen. Muss Martin, aber Martin, ich will das doch nicht. Aber ich will das doch selber lösen jetzt. Ja, aber dann bist du morgen wieder unausgeschlafen und quengel dich. Gibt es James Bond Comics? Es gibt Romane zumindest. Ja, aber nein. Ja, da war aber nicht gefragt, ob du James Bond bist. Ja, aber ich wirke jetzt einfach mal die Spur ab, weil die Spur ins Nichts führt. Ja gut, nee, dann weiß ich nicht. Sorry, ich gebe weiter. Ich habe, sag ich mir, noch 2 Minuten. Dann hat Berlin noch mal die Chance. Schreibst du auch Krimis? Nein, ich schreibe eigentlich gar nichts, weil ich eine Comicfigur bin. Richtig. Also ich schreibe schon Sachen, aber die sind dann meist nicht so literarisch, denke ich. Einkaufslisten vielleicht. Sherlock Holmes? Nein, aber war schön. Lebst du in Schottland? Nein. Irland? Nein. Um das mal ein bisschen einzugrenzen. Wales? Genau. Wäre auch meine Frage. Nein. Bist du ein Comic-Magazin aus dem Jahr 2000? Nein. Ich bin jetzt mal noch genauer die 80er. Also aus den 80ern, spielt aber nicht in den 80ern. Dieser Nick da. Dingens. Knatterton. Knatterton. Nein. Das kam aus den 80ern. Inspector Gadget. Bist du ein Comic von Möbius? Nein. Der hört sich auch nicht, der hört sich nicht Englisch an. Also der Autor war aus hier Großbritannien eben. Ja, der hat aber einen möglichen Kram geschrieben gehabt. Aber ja. Gut. Hm. Tja, ist dein, 2 nach 9. Ist deiner Schaffer auch aus England? Schottland. Wie man auch immer erzählt. Keine Ahnung. Der andere Miss Marple. Gibt's da Comics? Anscheinend nicht. Ich weiß nicht, kann sein, ist nicht falsche Spur. Ja. Nee, keine Ahnung, es ist 209. Ich will euch jetzt nicht den Spaß für. Aber ich will jetzt wissen, was es ist. Also was Ruhe, sag an. Ich soll sagen. Ja. Dich. Ja. V. Ah! Ja, verdammt, den habe ich so oft gesehen, den Film. Ja, ich nicht, kenne ich gar nicht. Sehr schön. Ich bedanke mich für das Mitspielen. Musst du morgen noch mal. Ich bedanke mich für das Mitspielen bei euch, lieben Freunden, Feinden und dem Rest. Ich bedanke mich bei dem respektive den Zuhörern. Und wir werden uns beim nächsten Spieleabend am nächsten Dienstag um dieser Uhrzeit wiedersehen. 19 Uhr. Nee, jetzt um hören. Diese Uhrzeit sagen wir schon wieder tschüss. Ja, also bis nächste Woche 19 Uhr. Nicht, was vielleicht auch ganz gut ist so. Ja, aber die könnten ja mal in den Chat gucken, dann sehen sie ein bisschen was von uns. Genau, alles klar. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.